Hitler ist der Führer in unserer Mitte. Mein Führer, Ihre Anwesenheit macht diesen Tag für uns alle zu dem schönsten Tag des Jahres. Ihre alten Kampfgefährten empfinden in dieser Stunde in tiefster Dankbarkeit das Glück, Ihre Kameradschaft zu besitzen. Wir wissen alle, dass diese Ihre Kameradschaft, die trotz der ungeheuerlichsten Arbeit und Verantwortung heute zu uns geführt hat. Alle hier Versammelten bringen mit ihrem Gruß an Sie zugleich auch zum Ausdruck, dass der Glaube an Sie, mein Führer, und die Treue zu Ihnen und zu Deutschland niemals größer war als wie heute. In dieser eisernen Gesinnung erwarten wir, mein Führer, Ihre Worte. Es spricht der Führer. Parteigenossen und Genossinnen, deutsche Volksgenossen. Knapp den dritten Teil des Menschenlebens umfasst die Zeit, die seit dem Tage vergangen ist, dessen wir uns heute erinnern. Und zu dessen Feier ich auf wenige Stunden in ihre Mitte zurückgekehrt bin. Und dennoch gibt es kaum eine Epoche der Menschheitsgeschichte, die in 20 Jahren so gewaltige, weltbewegende und Völkerschicksale gestaltende Ereignisse umschließt. Es ist zweckmäßig, sich in großen Zügen das damalige Geschehen rückblickend zu vergegenwärtigen. 1914. Das Deutsche Reich ist eine konstitutionelle, also parlamentarisch-demokratische Monarchie. Durch zahllose Breschen ist das Judentum in den Staat, das politische Leben, sowie besonders in die sogenannte führende Gesellschaft eingedrungen. Die Wirtschaft wurde auf vielen Gebieten, wie Sie wissen, seine ausschließliche Domäne. Die politischen Absichten des damaligen Reiches waren nur auf Erhaltung des Weltfriedens eingestellt. Demgemäß war die nationale Verteidigungskraft weder personell noch materiell im möglichen Umfang ausgenutzt worden. Schon die bloße Tatsache, dass das damalige Reich trotz fast 30 Millionen mehr Einwohnern als Frankreich sogar zahlenmäßig eine geringere Heeresstärke besaß, widerlegt am besten die später aufgestellte Behauptung, der Friede wäre durch diesen Staat jemals bedroht gewesen. Die Eingreisung Deutschlands verfolgte keinen anderen Zweck als den von zahlreichen Engländern ganz offen ausgesprochenen, nämlich das Reich als die organisch stärkste europäische Kraft durch einen Koalitionskrieg genauso zu vernichten, wie England in Jahrhunderten vorher erst Spanien, dann Holland und endlich Frankreich in langwierigen Kriegen bekämpft hatte. Die kleine britische Insel, die durch zahllose Kriege sich allmählich ein Viertel der ganzen Erdoberfläche unterworfen hatte, verzichtete trotzdem zu Beginn und während des Ersten Weltkriegs nicht auf die altabgedroschenen, moralisierenden Phrasen, die England bisher noch in jedem Krieg begleitet haben. Kampf für die Freiheit der kleinen Völker, Kampf für die Neugestaltung der Welt im Sinne der Gerechtigkeit, Kampf für die Demokratie, Kampf für die Gleichheit aller Rassen und ähnliche schön klingende Phrasen mehr. Trotzdem eine gewaltige Weltübermacht auf das damalige Deutsche Reich drückte, wurden an keiner Stelle dagegen entscheidende Siege errungen, sodass der endgültige Zusammenbruch weniger dem Wirken des Schwertes als vielmehr dem Einfluss einer zersetzenden Propaganda zuzuschreiben war. Ein amerikanischer Präsident gaukelte dem damaligen demokratischen Deutschland in 14 Punkten das Idealbild einer neuen Weltordnung vor. Das Volk war politisch zu wenig geschult, um durch diesen Dunst und Nebel hindurchblicken zu können. Und vor allem, es war zu wenig gewitzigt im Ernstnehmen demokratischer Versicherungen. Die Staatsführung aber bestand aus Schwächlingen, die statt pflichtgemäß bis zum letzten Atemzug zu kämpfen, den scheinbar leichteren Weg des Ausgleichs und damit der Unterwerfung betrat. Sie wurde dabei allerdings angetrieben von Parteien und Führern, die nicht nur geistig, sondern auch materiell vollständig in der Hand des Auslandes waren. So kam es zum 9., 10. und 11. November 1918. Im Vertrauen auf die feierlich gegebenen Zusicherungen hatte das deutsche Volk seine Waffen niedergelegt und sogar seine Staatsform geändert. Der Monarch verließ selbst Armee und Volk und ging in die Emigration. Durch eine Revolution charakterlosester Entartung gingen die meisten Grundlagen einer wahren staatlichen Autorität verloren und an ihre Stelle trat eine mehr oder weniger fast anarchistisch entartete Demokratie. Damit waren die Bedingungen unserer Gegner nicht nur erfüllt, sondern sogar noch förmlich übertroffen. Kaum in einem Staat der Welt vermochte das Judentum solche Triumphe zu feiern wie im damaligen November-Deutschland. Und dennoch begann nun eine Zeit der niederträchtigsten kapitalistischen Ausplünderung und Erpressung, der fortgesetzten moralischen und politischen Vergewaltigung unseres Volkes. Das Ziel war nicht nur die Zerstörung der deutschen Wirtschaft als Grundlage unserer Existenz, sondern die Vernichtung des Volkskörpers selbst. So wurde die demokratische Weimarer Republik von den Demokratien des Westens planmäßig zu Tode gequält. Prognose Clemenceaus, dass sich in Deutschland 20 Millionen Menschen zu viel befänden, war genauso offenherzig brutal wie etwa die unverhüllte Drohung englischer Politiker von jetzt, dass sich in Indien 100 oder 200 Millionen Menschen zu viel bewegen würden. Die Erfüllung dieser Clemenceauschen Forderung stand in greifbarer Nähe. Die allgemeine Verelendung unseres Volkes durch Wirtschaftsverfall und Arbeitslosigkeit führte zu einer laufenden Geburtenbeschränkung, zu einer erhöhten Sterblichkeit und damit zu einer unausbleibliche Senkung unserer Volkszahl. Gegen diesen Verfall erhoben sich an verschiedenen Orten Deutschlands einzelne Männer und versuchten auf ebenso verschiedenen Wegen, Mittel und Möglichkeiten eine Rettung zu finden. Unbekannt und namenlos habe auch ich als Soldat in den Tagen des Zusammenbruchs den Entschluss gefasst, dieser Entwicklung entgegenzutreten, die Nation aufzurufen, um sie von ihren inneren Gebrechen zu heilen und die zur Behauptung des Daseins notwendigen Kräfte wieder zu mobilisieren. In einem unverzagten und unentwegten Ringen um die Herzen und Seelen einzelner Menschen gelang es allmählich Hunderte, dann Tausende und endlich Zehntausende von Anhängern zu gewinnen. Sie alle fühlten sich der Ankündigung einer neuen Volksgemeinschaft verpflichtet, die ihre Kraft aus dem gesamten Volkstum erhalten sollte. Die Spaltung in Klassen und Parteien wurde abgelehnt, nachdem die internationalen Juden durch die Inflation die deutsche Wirtschaft völlig zerrüttet, die Existenz von Millionen zerstört hatten, wuchs die Erkenntnis in die unabwendbare Notwendigkeit einer Lösung der die Nation bedrückenden Probleme. Am 8. November 1923, damals in letzter Stunde, wurde dieser Schritt versucht. Sie wissen, er schlug fehl. Die nationalsozialistische Bewegung erhielt ihren furchtbarsten Rückschlag. Ihre ersten Märtyrer um den Kampf für die Gestaltung des neuen Reiches. Die Partei wurde verboten und aufgelöst. Die Führer waren entweder tot, verwundet, als Flüchtlinge im Ausland oder als Gefangene in deutschen Strafanstalten. Ich selbst kam nach Landsberg. Wenn ich nun heute wieder so unter Ihnen stehe, dann darf ich wohl sagen, dass die Sorgen, die uns damals bedrückten, nicht kleiner waren als die Sorgen, die wir heute zu tragen haben. 20 Jahre sind nun seit diesem 8. November vergangen. Wenn wir uns heute seine besondere Ergriffenheit erinnern, dann bewegen uns zwei Erkenntnisse. Erstens, welch wunderbarer Weg unserer Bewegung. Was für eine Kraft des Glaubens unserer unbekannten Anhänger. Wie ist es durch diesen Fanatismus und einer unerschütterlichen Beharrlichkeit gelungen, in wenigen Jahren den Zusammenbruch der Bewegung nicht nur zu überwinden, sondern aus ihm neue Kräfte für den späteren Aufstieg zu finden. Denn wie viele Menschen hat es wohl später in Deutschland gegeben, die besonders nach der Machtübernahme so taten, als ob der Sieg der nationalsozialistischen Partei, der Bewegung und ihrer Weltanschauung ja ohnehin von Anfang an eine Selbstverständlichkeit gewesen wäre. Soweit es sich um die Voraussicht dieser Menschen handelte, war jedenfalls das Gegenteil der Fall. Denn gerade diese glaubten am wenigsten an einen solchen Sieg. Soweit sie nicht der Bewegung von vornherein als eine vorübergehende, auf jeden Fall aber belanglose Erscheinung gegenüberstanden, waren sie aber besonders nach dem 9. November 23 überzeugt, dass diese nunmehr, wie sie meinten, toten politischen Partei oder gar Weltanschauung ein neues Aufleben nie mehr beschieden sein würde. Ja, selbst noch im November 1932 war in diesen Kreisen jedenfalls die Überzeugung von der Aussichtslosigkeit unseres Kampfes stärker fundiert als der Glaube an unseren Sieg. Wenn einmal in den kommenden Jahrhunderten die Geschichtsschreibung unbeeinflusst vom Für und Wider einer streitenden Zeit diese Jahre der nationalsozialistischen Neugeburt kritisch überprüfen wird, dann kann sie wohl kaum an der Feststellung vorbeikommen, dass es sich hier um den wunderbarsten Sieg des Glaubens gegenüber den vermeintlichen Elementen des dachlich Möglichen gehandelt hat. Der zweite Gedanke, der uns heute aber erfasst, kann nur der sein. Was wäre nun aus Deutschland und Europa geworden, wenn der 8. und 9. November 1923 nicht gekommen sein würde und die nationalsozialistische Gedankenwelt das Deutsche Reich nicht erobert hätte? Denn die Übernahme der Macht im Jahr 1933 ist unlösbar verbunden mit dem 8. November 1923. An diesem Tag wurden für die junge Bewegung zum ersten Mal die Geister geschieden. Die Schwachen entfernt, die Bleibenden aber mit einem noch erhöhten und verstärkten Fanatismus erfüllt. Darüber hinaus kam jetzt die Zeit, in der die nationalsozialistischen Gedanken leichter als vorher die Menschen erobern konnten. Die Partei wurde die Keimzelle der Verwirklichung unserer Gedankenwelt. Denn längst vor dem Jahr 1933 besaß der nationalsozialistische Staat bereits Millionen Anhänger in der Volksgemeinschaft unserer Partei. Was aber wäre nun aus Europa gekommen und geworden und vor allem was aus unserem Deutschen Reich und unserer geliebten Heimat, wenn infolge des fehlenden Glaubens und der nicht vorhandenen Bereitwilligkeit des Einzelnen für die Bewegung, sich bis zuletzt einzusetzen, Deutschland geblieben wäre, was es damals war? Der demokratische Ohnmachtstaat Weimarer Herkunft. Diese Frage stellen lässt besonders heute jeden Denkenden förmlich erschauern. Denn ganz gleich, wie Deutschland sonst etwa aussehen würde, der osteuropäische, innerasiatisch-bolschewistische Koloss hätte seine Rüstungen vollendet und das Ziel der beabsichtigten Vernichtung Europas nie aus dem Auge verloren. Das Deutsche Reich aber mit seiner völlig unzulänglichen Reichswehr von 100.000 Mann, ohne inneren politischen Halt und ohne materielle Waffen, während dieser Weltmacht gegenüber militärisch nur eine Erscheinung von wenigen Wochen lang während der Widerstandskampf gewesen. Wie hinfällig aber der Gedanke war, Europa etwa durch Polen gegenüber dem bolschewistischen Russland abschützen zu lassen, braucht heute nicht mehr bewiesen zu werden. Es kommt nun allerdings auch noch der Glaube, dass man vielleicht durch das Abschwören aller Kraftgedanken der bolschewistischen Koloss hätte besänftigen können. Dass vielleicht dessen Welteroberungspläne durch ein friedliches, sich selbst immer mehr abrüstendes Europa beseitigt worden wären. Meine Parteigenossen, das kommt mir so vor, als wenn die Hühner und Gänse eines Tages den Füchsen eine feierliche Erklärung abgeben, dass sie nicht mehr beabsichtigen, Füchse anzugreifen, in der Hoffnung, dadurch die Füchse zu Vegetarier machen zu können. Dieser bolschewistisch-asiatische Koloss wird so lange gegen Europa anstürmen, bis er nicht am Ende selbst gebrochen und geschlagen ist. Oder will jemand behaupten, dass etwa Finnland den Frieden der Welt bedroht hat? Aber es wurde dennoch angefallen und ohne das Eingreifen Deutschlands wäre schon im Jahr 1941 seine Existenz einer neuen furchtbaren Prüfung ausgesetzt gewesen. Über den Ausgang dieser neuen bolschewistischen Aktion brauchen wir kein Wort zu verlieren. Es wird auch niemand ernstlich glauben, dass die Esten, die Letten oder die Litauer etwa den Wunsch gehabt hätten, den Ural zu erobern. Aber Russland hat nichtsdestoweniger den Entschluss gefasst, diese Menschen aus ihren Ländern zu verjagen und nach Sibirien abzutransportieren. Auch Rumänien beabsichtigte sicher nicht, den Kaukasus und die Ölquellen von Baku in Besitz zu nehmen. Aber Russland verfocht beharrlich das Ziel, nicht nur die Donaumündung, sondern auch die rumänischen Ölfelder und darüber hinaus den ganzen Balkan zu besetzen und als Sprungbrett für weitere Expansionen zu verwenden. Dieser immer wieder seit bald 2000 Jahren aus dem Osten Europas drohende Ansturm kann nur ein einziger Staat mit Erfolg zum Stehen bringen und ihm entgegentreten. Und das ist Deutschland. Wenn dieses Ringen auch für unser Volk ein grenzenlos schweres ist, so wird damit nur bewiesen, dass ohne oder gar gegen Deutschland überhaupt kein Staat in der Lage sein würde, dieser Not zu widerstehen. Dass jede Hoffnung der einzelnen europäischen Völker durch gutes Verhalten oder durch geistige Streicheln der Moskowiter vielleicht nach sich zu erfahren, höchstens eine kindische Dummheit oder jämmerliche Feigheit ist. Dass aber vor allem der Glaube, es könnte anstelle Deutschlands eine andere, vielleicht sogar außereuropäische Macht, den Schutz dieses Kontinents übernehmen, nicht nur gedankenlos ist, sondern eine wahrhaft moralische Schwäche offenbart. Es ist vor allem die völlige Schimmerlosigkeit, hauptsächlich die bürgerlichen Politiker, wenn in vielen Ländern getan wird, als glaubte man, dass der jüdisch-plutokratische Westen den jüdisch-bolschewistischen Osten überwinden wird. Nein! Das Gegenteil wird eintreten. Eines Tages wird der jüdisch-bolschewistische Osten das Judentum des Westens seiner Aufgabe entheben, noch länger heucheln zu müssen. Es kann dann in voller Offenheit die endgültige Zielsetzung bekannt geben. Die jüdische Demokratie des Westens ändert nämlich früher oder später selbst den Bolschewismus. Die gleichen naiven Menschen aber, die heute glauben, in Stalin den Geist gefunden zu haben, der ihnen die Kastanien aus dem Feuer holt, werden vielleicht schneller als sie es zu ahnen vermögen erleben, dass die gerufenen Geister der Unterwelt sie selbst erwürgen, und zwar in ihren eigenen Ländern. Eines, meine Parteigenossen, ist sicher. Ohne den 8. November 1923 wäre die nationalsozialistische Bewegung nicht das geworden, was sie ist. Ohne die nationalsozialistische Bewegung gäbe es heute kein starkes deutsches Reich. Und ohne dieses deutsche Reich, das ohne Zweifel der militärisch wirkungsvollste Staat Europas ist, gäbe es schon jetzt keine europäische Zukunft mehr, einschließlich der unseren. Dass in diesem Krieg wieder England die treibende Kraft war, dass es Ursache, Ausbruch und Führung des Krieges mit den Juden zusammen in sich vereint, entspricht als Wiederholung dem Geschehen des Ersten Weltkriegs. Dass aber derartig gewaltige geschichtliche Vorgänge nicht zweimal zum gleichen Resultat führen, ist dann als sicher anzunehmen, wenn sich die Kräfte von einst nicht mehr vergleichen lassen mit denen von jetzt. Und dass das heutige Deutschland aber ein anderer Staat ist als das Deutschland von 1418, dürfte niemand mehr verborgen sein. So wie der 9. November 1943 ja auch nicht mehr dem 9. November 1918 gleicht. Das Ringen, in dem wir uns seit dem Jahr 1939 befinden, ist zu gewaltig und einmalig, als dass man es mit den Maßstäben kleiner Staatenstreitigkeiten messen könnte. Wir kämpfen nun im 5. Jahr dieses größten Krieges aller Zeiten. Aber wir wollen dabei eines bedenken. Als er begann, war der Feind im Osten knapp 150 Kilometer von Berlin entfernt. Im Westen bedrohten seine Forts den Rhein. Das Saargebiet lag im Feuer seiner Artillerie. An der belgisch-holländischen Grenze lauerten die vertraglich verbündeten Trabanten Englands und Frankreichs knapp 100 Kilometer von unserem größten Industriegebiet entfernt. Während die demokratische Regierung Norwegens die Abmachungen bekräftigte, die sie eines Tages in das Lager unserer Feinde führen sollte. Der Balkan trug in sich die latenten Gefahren schlimmste Überraschungen. Italien war durch die Haltung des Königs und seiner Clique zum nicht-kriegführenden Statut gezwungen. Und Deutschland damit selbst ganz allein auf sich gestellt. Und nun, meine Parteigenossen, hat dieser nationalsozialistische Staat die gewaltigen geschichtlich einmaligen Schlägen diesen Einschließungsring zertrümmert und mit dem Heldentum seiner Soldaten die Fronten fast überall weit über 1000 Kilometer von des Reiches Grenze weggerückt. Unsere Gegner sind bescheiden geworden. Was sie heute als Siege bezeichnen, haben sie bei uns einfach gänzlich belanglose Operationen hingestellt. Allein durch diese damaligen belanglosen Operationen ist das gewaltige Kampffeld geschaffen worden, auf dem sich das heutige Völkerringen im Wesentlichen abspielt. Neben unseren großen Verbündeten Ostasien haben auch europäische Völker in klarer Einsicht die Größe der historischen Aufgaben erkannt und demgemäß ihre Opfer gebracht. Wenn diese Opfer des mit uns verbündeten größten europäischen Staates am Ende mehr oder weniger vergebliche geworden sind, dann ist das nur der planmäßigen Sabotage einer erbärmlichen Clique zuzuschreiben, die nach jahrelangem Schwanken am Ende zu einer einzigen Tat sie aufraffte. Die allerdings in der Geschichte als Schamlosigkeit sicherlich den Ruhm des einmaligen für sie in Anspruch nehmen kann. Ich bin glücklich, dass es uns gelungen ist, aus den Händen der traurigsten Erscheinungen dieses sonst so gewaltigen Zeitalters wenigstens den Mann zu retten, der selbst alles getan hat, nicht nur um sein Volk groß, stark und glücklich zu machen, sondern um es auch teilhaben zu lassen an einer historischen Auseinandersetzung, die am Ende über das Schicksal und die Kultur dieses Kontinents entscheiden wird. Dass der italienische Zusammenbruch mit all seinen Konsequenzen nicht ohne Rückwirkung auf das gesamte Kriegsgeschehen sein konnte, ist selbstverständlich. Trotzdem sind die Hoffnungen unserer Gegner auch hier vergebliche. Es ist nicht das eingetreten, was sie sich gleich zu Beginn erhofft hatten. Und es wird nicht das eintreten, was sie sich für die Zukunft davon erwarten. Sie hatten gehofft, dass mit einem Schlag die deutschen Divisionen in Italien abgeschnitten, vernichtet würden, dass die deutschen Inselbesatzungen dadurch verloren gehen, dass der Balkan wie eine reife Frucht in ihren Schoß fallen und dass sie damit das Kriegsregime mit einem Schlage an die deutsche Grenze würden tragen können. Der Sturm zum Brenner ist zu einer Schneckenoffensive weit südlich von Rom geworden. Sie wird nun ihren Blutzoll fordern, und zwar nicht nach dem Ermessen unserer Feinde, sondern im Großen entsprechend unseren Plänen. Jede neue Landung wird sie zwingen, immer mehr Schiffsraum festzulegen. Sie wird die Kräfte unserer Feinde zersplittern und den Einsatz unserer Waffen neue Möglichkeiten bieten. Wo immer aber eine solche Landung stattfindet, stößt sie auf unsere Bereitschaft. Man wird dann wohl die Erfahrung machen, dass es, um jetzt mit Churchill zu sprechen, ein Ding ist, gegen Italiener in Sizilien zu landen und ein anderes Ding gegen Deutsche am Kanal in Frankreich, Dänemark oder Norwegen. Es wird sich dann auch erweisen, ob unsere Zurückhaltung auf manchen Gebieten Schwäche oder kalte Vernunft war. Der Kampf im Osten ist der schwerste, den das deutsche Volk jemals durchzustehen hatte. Was unsere Männer hier tragen, kann überhaupt nicht verglichen werden mit dem, was unsere Gegner leisten. Auch hier wird aber das letzte Ziel, die deutsche Front zum Einsturz zu bringen, nicht nur nicht erreicht werden, sondern wie immer in der Weltgeschichte die letzte Schlacht allein die Entscheidung bringen. Diese letzte Schlacht aber wird das Volk zu seinen Gunsten bogen, das mit dem größten inneren Wert, mit größter Beharrlichkeit und mit größtem Fanatismus die entscheidende Stunde wahrnimmt. Was ich deshalb von deutschen Soldaten fordere, ist Ungeheures. Es ist aber die Aufgabe der Front, dass sie am Ende das scheinbar Unmögliche möglich macht. Und es ist die Aufgabe der Heimat, dass sie die Front in ihrem Kampf gegen das scheinbar Unmögliche oder unmöglich zu ertragende stützt und stärkt. Dass sie sich voll und klar bewusst wird, wie das Schicksal unseres ganzen Volkes von Weib und Kind und unserer ganzen Zukunft davon abhängt, dass unsere Aufbietung der letzten Kraft die Entscheidung zu unseren Gunsten erzwungen wird. Dass jedes Opfer, das wir heute bringen, in keinem Verhältnis steht zu den Opfern, die von uns gefordert werden würden, wenn wir den Krieg nicht gewinnen könnten. Und dass es da überhaupt gar keinen anderen Gedanken geben kann, als den seiner rücksichtslosen Führung mit dem unverrückbaren Ziel der Erringung des Sieges, ganz gleich wie jemals die Lage sein mag und ganz gleich, wo wir jemals kämpfen müssen. Als der Verrat des Königs von Italiens und des Kronprinzen und seiner militärischen Clique immer klarer in Erscheinung trat, war unsere Lage nicht schön, sondern in den Augen mancher verzweifelt. Die beiden Diktatoren der Demokratien hofften schon in Washington gemeinsam die Vernichtung der deutschen Armeen und die Auslieferung meines Freundes als ergötzliches Spektakel feiern zu können. Und doch wurde das fast unmöglich Erscheinende in wenigen Wochen möglich gemacht. Aus einer nahezu unabwendbaren Katastrophe erwuchsen förmlich über Nacht eine Reihe ruhmvoller Handlungen, die zu einer völligen Wiederherstellung unserer Lage, ja in mancher Hinsicht zu einer Verbesserung führten. Wenn dieser Krieg einst beendet sein wird, dann werden deshalb die größten Lorbeeren mehr unserem Glauben, unserer Beharrlichkeit als der einmaligen Tatkraft und der mit einzelnen Aktionen zuzuschreiben sein. Im Übrigen mag jeder Deutsche bedenken, dass dieser Kampf genauso gut von Anfang an schon auf deutschem Boden hätte stattfinden können. Ohne dass wir auch eine Sekunde daran zweifeln möchten, dass auch in diesem Fall mit dem letzten Fanatismus durchgekämpft worden wäre. Wer mit so viel Ruhmesgrenzen beladen ist wie die deutsche Wehrmacht, der mag manches Mal etwas ermüdet rasten. Allein wenn die Stunde ruft, müssen jeder Musketier an der Front, jeder Mann und jede Frau zu Hause in den Kampf erneut ins Auge sehen, um zu verteidigen, was ihnen die Vorsehung an Lebenswerten gegeben hat. Dagegen wird und muss auch jede Propaganda unserer Feinde versagen. So wie im Weltkrieg hoffen sie nicht so sehr auf den Sieg der Waffen, als auf die Wirkung ihrer Phrasen, ihrer Drohungen und ihres Bluffs. Erst glaubten sie an die Drohungen mit der Zeit, dem Hunger, dem Winter und so weiter. Dann, dass der Bombenterror allein bereits genügen würde, um das deutsche Volk im Inneren zu zermürben. Allein während im Ersten Weltkrieg fast ohne jede Feindeinwirkung das deutsche Volk im Inneren zerbrach, wird es heute auch unter schwersten Belastungen die Kraft seines Widerstandes niemals verlieren. Hier hat vor allem die Nationalsozialistische Partei die Aufgabe, für ihre Führer und der Führermitglieder immer noch fortbindlicher zu wirken. Die Last des Kampfes in der Heimat, genauso wie an der Front, müssen am fortbindlichsten in erster Linie die Parteigenossen tragen. Sie werden dann, gleich ob Mann oder Frau, das Element des unbeugsamen Widerstands darstellen. Sie müssen den Schwachen helfen, den Verzagten stützen, den Unwürdigen aber zur Vernunft rufen und wenn notwendig, ihn auch zur Ordnung rufen oder ihn zu vernichten. Denn über eines darf es keinen Zweifel geben. Dieser Krieg ist ein unbarmherziger. Die Ziele unserer Gegner sind dementsprechend satanisch. Wenn eine britische Zeitung schreibt, dass das deutsche Volk auf so und so viele Jahre dem russischen Bolschewismus ausgeliefert werden soll, damit dieser seine Maßnahmen an ihm vollziehe, oder wenn englische Bischöfe beten, dass es dem Bolschewismus gelingen möge, später einmal das deutsche Volk zu dezimieren oder ganz auszurotten, dann gibt es hier nur als Antwort einen nicht minder großen Fanatismus, der jeden Einzelnen zur Erfüllung seiner Pflichten zwingt. Es sind zu viele Opfer gebracht worden, als dass jemand das Recht hätte, sich von diesen Opfern für die Zukunft auszuschließen. Jeder unserer braven Soldaten, der irgendwo in Russland kämpfte und in die Heimat nicht mehr zurückkehrt, hat ein Recht, dass andere genauso tapfer sind, wie er es selbst war. Denn er ist nicht gefallen dafür, dass andere das preisgeben, für was er stritt, sondern er fiel damit durch sein Opfer und durch das Opfer aller Kameraden und aller Volksgenossen an der Front und in der Heimat, die Zukunft dieser Heimat, die Zukunft unseres Volkes gerettet wird. Ich erwähnte schon, dass unsere Gegner in erster Linie glauben, heute durch Bluff und durch Propaganda das deutsche Volk zermürben zu können. Durch Bluff, indem sie so tun, als wäre ihr Sieg bereits errungen. Wäre es nicht so ernst, könnte man über dieses Verfahren manches Mal förmlich lachen. In einem Augenblick, in dem sie von einer Konferenz in die andere jagen, um die verschiedenen Zwiste zu überbrücken und Möglichkeiten zu irgendeinem Ansatz zu finden, tun sie, als ob sie an sich schon die Sieger wären. Sie rufen Kommissionen zusammen für die Gestaltung der Welt nach dem Siege. Es würde viel zweckmäßiger sein, wenn sie sich beschäftigen würden mit der Gestaltung ihrer eigenen Welt im jetzigen Augenblick. Sie rufen Kommissionen zusammen, die dafür zu sorgen haben, dass die Welt nach dem Krieg mit Lebensmitteln versorgt wird. Es würde besser sein, sie würden ihre eigenen Völker zurzeit mit Lebensmitteln versorgen, die augenblicklich zu Millionen vom Hungertod bedroht sind. Es ist eine echt britisch-jüdische, unverschämte Frechheit, wenn sie heute so tun, als ob sie überhaupt in der Lage wären, die Probleme der Welt zu meistern. Sie, die doch ihre eigenen Probleme nicht meistern konnten und den Krieg benötigten, um der Verantwortung zu entgehen, die sie gezogen worden wären, wegen der Nichtmeisterung ihrer eigenen Probleme. Ein Land wie Amerika zählt 13 Millionen Erwerbslose. Und die Führung dieses Landes, die dieses Problem nicht meistern konnte, tut so, als ob sie die Arbeitsprobleme der anderen Welt zu meistern in der Lage wären. Natürlich, eine kapitalistische Ausplünderung könnten sie allerdings wieder organisieren. Dass über diese Ausplünderung auch ihre eigenen Völker zugrunde gingen, das ist eine andere Sache, das interessiert sie an sich wenig. Endlich gehen ihre Propagandamaßnahmen in einigen Richtungen den Weg, den wir vom Weltkrieg erkennen. Erstens, sie versuchen zunächst durch eine Flut von Papier im deutschen Volk und vor allem aber noch mehr innerhalb der Völker unserer Verbündeten den Eindruck zu erwecken, als ob nicht der Krieg gewonnen, die Zukunft an sich bereits entschieden, sondern als ob an sich innerhalb der Völker große Massen diese Entwicklung ersehnen würden. Ich möchte hier an dieser Stelle eine einzige Antwort geben. Ich weiß nicht, ob es im deutschen Volk Menschen gibt, die sich wirklich von einem Sieg der Alliierten irgendetwas erhoffen. Es könnten das nur Menschen sein, die ausschließlich an sich selbst denken. Verbrecher, die bereit wären, Henkersdienste an ihrem eigenen Volk zu leisten. Jeder andere aber, der mit seinem Volk verbunden ist, weiß ganz genau, was der Sieg dieser Gegner bedeuten würde. Es gibt daher in Deutschland auch keine Schichte, die diesen Sieg erhofft. Es gibt höchstens einzelne Verbrecher, die vielleicht glauben, damit ihr eigenes persönliches Schicksal schöner gestalten zu können. Aber darüber soll man sich keinen Zweifel hingeben, keine Täuschung hingeben. Mit diesen Verbrechern, da werden wir fertig. Das, was im Jahr 1918 passiert ist, wird in Deutschland ein zweites Mal die Gegner wiederholen. In einer Zeit. In einer Zeit, in der so schwere Opfer von Tausenden und Zehntausenden, Hunderttausenden braver Soldaten gefordert werden. In einer solchen Zeit werden wir nicht davor zurückschrecken, andere Menschen zur Ordnung zu bringen, die diese Opfer zu bringen, nicht bereit sind. Wenn an der Front Zehntausende bester Menschen unserer liebsten Volksgenossen fallen können, dann werden wir wirklich nicht davor zurückschrecken, einige hundert Verbrecher zu Hause ohne weiteres den Tod zu übergeben. Im Weltkrieg allerdings war es anders. Im Weltkrieg, da war das Opfer der Soldaten die Selbstverständlichkeit. Aber ebenso natürlich, dass der reich verdienende Schieber auf der einen Seite oder der Kriegsgewinner oder auf der anderen der Deserteur oder endlich auf der vierten Seite oder dritten Seite der Mensch, der die Nation im Inneren zersetzte und dafür von außen bezahlt wurde, diese Elemente waren heilig und unangreifbar und unantastbar. Sie wurden damals geschont und nur der brave Soldat, der hat sein Lebensopfer bringen müssen. Das ist jetzt aber anders geworden. Meine alten Mitkämpfer nur erinnern, wie wir uns nach dem Weltkrieg über diese Zustände geärgert hatten. Wie wir damals alle sagten, es ist eine Schweinerei, dass so etwas überhaupt möglich ist, dass der brave Mann vorne fallen muss und zu Hause die Spitzbuben ihr Unwesen treiben. Diese Spitzbuben mag es auch heute und gibt es auch natürlich in den einzelnen und verschiedenen Exemplaren auch jetzt. Aber sie haben nur eine einzige Lebenschance, nämlich, dass sie sich nicht offenbaren. Wenn die einen erwischen, dann verliert er seinen Kopf. Und darüber kann man überzeugt sein. Es ist für mich viel schwerer, den Befehl für ein ganz kleines Unternehmen an der Front zu geben, in der Erkenntnis dessen, dass da vielleicht Hunderte, vielleicht sogar Tausende von Männern fallen. Also für mich schwer ist, ein Urteil zu unterzeichnen, durch das ein paar Dutzend von Spitzbuben, Verbrechern oder Gaunern hingerichtet werden. Diese Hoffnungen also werden vergebliche sein. Außerdem ist der heutige Staat so durchorganisiert, dass diese Elemente überhaupt nicht arbeiten können. Sie haben keine Voraussetzung für ihre Arbeit. Das zweite Mittel, auf das er rechnet, das ist der Bombenkrieg. Was die deutsche Heimat hier auszustehen hat, das ist uns allen bewusst. Was ich persönlich dabei empfinde, das können Sie sich vorstellen. Als dieser Krieg begann, da hat sich der amerikanische Präsident heuchlerisch auch an mich gewendet mit dem Ersuchen, wir möchten uns verpflichten, dass wir keinen Bombenkrieg machen. Wir haben das getan und auch gehalten. Es geschah das nur zu dem Zweck, um den anderen Zeit zu geben, ihrerseits diesen Krieg vorzubereiten und dann bei der gegebenen Stunde ihn anlaufen zu lassen. Ich möchte hier zwei Dinge aussprechen. Erstens, das, was mich dabei heute schmerzt, sind ausschließlich die Opfer unter den Frauen, den Kindern, überhaupt die Opfer in der Heimat. Was mir weh tut, das ist, dass diese Menschen ihr Hab und Gut verlieren. Was demgegenüber weitaus belanglose ist, das sind die Schäden unserer Industrie. Das sind die Schäden an unseren Städten. Denn darüber soll man sich im Plan sein. Die bauen wir wieder auf und schöner als jemals zuvor. Und zwar in kürzester Zeit. Wenn es einem Volk möglich ist, einen Kampf gegen eine ganze Welt zu führen, wenn es einem Volk möglich ist, in einem Jahr 6 oder 8 Millionen Kubikmeter Beton in Festungen hineinzubauen oder 10 Millionen, wenn es einem Volk möglich ist, 1000 Rüstungsfabriken zu bauen, dann wird es uns auch möglich sein, jedes Jahr 2 oder 3 Millionen Wohnungen herzustellen. In knapp 3 Jahren sind die Wohnungen restlos wieder da, dann können sie zerstören, so viel sie wollen. Die Amerikaner und die Engländer, die planen zurzeit den Wiederaufbau der Welt. Ich plane zurzeit den Wiederaufbau Deutschlands. Und ein Unterschied wird sein, während dieser Wiederaufbau der Welt durch Amerikaner und Engländer nicht stattfindet, wird der Wiederaufbau Deutschlands durch den Nationalsozialismus präzis und planmäßig durchgeführt werden. Und da werden unsere Massenorganisationen, angefangen von der OT bis rüber zum Reichsarbeitsdienst, einschließlich der gesamten anderen deutschen Wirtschaft eingespannt, plus den sogenannten Kriegsverbrechern. Sie werden dort zum ersten Mal in Ihrem Leben eine nützliche Tätigkeit verüben. Das ist das Erste, was ich dazu sagen muss. Und das Zweite, ja, mögen das glauben oder nicht, aber die Stunde der Vergeltung wird kommen. Und Gott sei Dank, wenn wir auch im Augenblick Amerika nicht erreichen können, aber ein Staat liegt uns greifbar nahe und an den werden wir uns halten. Und etwas Drittes möchte ich noch anfügen. Die Meinung unserer Gegner, dass sie dadurch die Intensität des deutschen Kriegswillens stören können, beruht auf einem Trugschluss. Vor allem derjenige, der einmal seine Sache verloren hat, der kann ja nur noch einen Wunsch haben, dass jedenfalls der Krieg nie verloren geht, denn nur der siegreiche Krieg kann ihm einst wieder zu seiner Sache verhelfen. Sind die Hunderttausende von Ausgebombten die Avantgarde der Rache. Das Zweite, mit dem unsere Gegner jetzt nicht mehr so wie früher, aber immer noch arbeiten. Und das Dritte, das ist die Zeit. Als der Krieg begann, da ließ ich sofort aufgrund der Ankündigung von Chamberlain, die mir kapitalistisch verständlich war natürlich, dass der Krieg mindestens 3 Jahre dauern muss, das ist die kürzeste Zeit, um die Investitionen abschreiben zu können. Da ließ ich von uns aus sofort ein Programm ab 5 Jahre aufstellen. Ich habe dieses Programm seitdem verlängern lassen. So wie wir früher auch in großen Jahresplänen arbeiteten, haben wir auch das hier getan. Die Herren können der Überzeugung sein, dass uns das Krieg für nicht angenehm ist, das ist selbstverständlich, denn wir haben Friedensprogramme besessen, zum Unterschied meiner Gegner, die überhaupt nicht wussten, was sie im Frieden tun sollten. Aber wir haben Friedensprogramme besessen. Es tut mir sehr leid, dass ich also diese Zeit nicht dafür anwenden kann und dass ich nichts Nützlicheres schaffen kann. Aber nachdem das nicht möglich ist, werden wir jedenfalls niemals vor der Zeit kapitulieren, sondern die Zeit immer als unsere Verbündeten ansehen. Es macht dieser Krieg dauern, wie lange er dauern will. Niemals wird Deutschland kapitulieren! Und niemals werden wir in den Fehler des Jahres 1918 verfallen, nämlich etwa eine Viertelstunde vor 12 Uhr die Waffen niederzulegen. Darauf kann man sie verlassen. Derjenige, der die Waffen niederlegt, als allerletzter, das wird Deutschland sein, und zwar 5 Minuten nach 12. Und dann müssen Sie hoffen, uns durch die schweren Blutopfer klein zu kriegen. Allein diese erlaufen diese Blutopfer so, dass auf jeden Deutschen 2, 3 und 4 Gegner kommen. So schwer das ist, allein diese Blutopfer können uns ja nur verpflichten. Sie können uns nur verpflichten. Es wird niemals mehr der Fall sein, dass wir so wie im Weltkrieg, da wir 2 Millionen verloren haben und am Ende dieser Verlust zwecklos waren, dass wir noch einmal auch nur einen Menschen zwecklos opfern. Das wird auch der Soldat an der Front, wenn er nach schweren Stunden wieder aus dem Dom einer Materialschlacht oder härtester Anstrengung zur Besinnung kommt, verstehen. Das darf ja gar nicht umsonst sein, dass wir hier ein Opfer bringen. Aus dem muss für unser Volk ein Nutzen erwachsen. Und nicht nur für unser Volk, sondern letzten Endes für ganz Europa. Und dann möchte ich nur ganz kurz auf zum allerletzten kommen. Ich lese so jede Woche mindestens 3, 4 Mal, dass ich entweder Nervenzusammenbrüche bekommen habe oder dass ich an sich bereits mich auf der Fahrt befinde. Bald habe ich meinen Freund Göring abgesetzt und oder bald ist wieder Göring nach Schweden gefahren und hat mich abgesetzt. Und dann hat die Wehrmacht, hat die Partei abgesetzt und dann hat die Partei wieder die Wehrmacht abgesetzt. Und dann, in dem Fall sagen sie dann nicht Wehrmacht, sondern sagen sie plötzlich Reichswehr. Dann wieder einmal hat die Generale gegen mich eine Revolution gemacht und dann habe wieder ich die Generale verhaften lassen, habe sie einsperren lassen und so weiter. Sie können der Überzeugung sein, alles ist möglich, aber nur, dass ich den Nerv verliere, ist völlig ausgeschlossen. Meine Parteigenossen, vor 20 Jahren, da stand ich wirklich vor nichts. 4 Jahre hatte ich damals gearbeitet und mich abgerackert, glühenden Herzens immer nur an etwas gedacht, nämlich an den Erfolg dieser Bewegung, an die Rettung des Vaterlandes. Und dann war mit einem Schlag alles vernichtet. Ja, es schien 3, 4 Wochen so zu sein, als ob ich sogar dabei die Erde verloren hätte, da ein minderwertiges Subjekt zu unterstand, mir vorzuwerfen, ich hätte mein Wort gebrochen. Als diese Gegner damals aber glaubten, mich endlich vor das Gericht schleppen zu können und vor dem Gericht dann zu brechen, und als sie mich nun verdonnerten in die Festungshaft, da habe ich nicht verzagt und verzweifelt, sondern in diesen Monaten, da schrieb ich meinen Kampf. Und Sie können auch heute der Überzeugung sein, es könnte überhaupt mich gar nichts treffen, was mich jemals zu irgendeiner Verzagtheit bringen würde. Ich habe auch zu sehr Geschichte studiert, um nicht zu wissen, dass große Siege überhaupt nicht erfochten worden sind, außer schwersten und unterschwersten Belastungen. Es gibt keinen großen Helden der Weltgeschichte, der nicht den schwersten Belastungen gegenüber standhaft geblieben war. Sonnenschein, das kann jeder vertragen. Aber wenn es wettert und stürmt, dann zeigen Sie erst die harten Charaktere. Siege, das erträgt jeder Schwächling. Aber wenn es einmal schwierig wird, dann zeigt sich erst, wer wirklich Mann ist und wer in solchen Stunden den Nerven nicht verliert, sondern wer dann kalt bleibt und wer wagt und wer niemals auch im Gericht an den Gedanken einer Kapitulation denkt. Und dann will ich diesen Menschen, die so von Religion sprechen, etwas sagen. Auch ich bin religiös, und zwar tief innerlich religiös. Und ich glaube, dass diese Vorsehung die Menschen wägt und dass derjenige, der vor den Prüfungen und unter den Prüfungen der Vorsehung nicht bestehen kann, der an ihnen zerbricht, dass der von der Vorsehung nicht bestimmt ist zu Größerem. Dass das eine in der Natur gegebene Notwendigkeit ist, dass nur aus einer Auslese die Stärkeren übrig bleiben. Und ich möchte es hier ruhig aussprechen. Wenn mein eigenes Volk an einer solchen Prüfung zerbrechen würde, könnte ich darüber dann keine Träne weinen. Es hätte nichts anderes verdient. Es würde sein eigenes Schicksal sein, das es sich selbst zuzuschreiben hat. Das glaube ich aber nie und nimmer. Denn Gott sei Dank habe ich das deutsche Volk nicht aus dem Milieu der Politiker, der Großindustriellen oder unserer sogenannten geistigen Kapazitäten kennengelernt, sondern Gott sei Dank habe ich das deutsche Volk kennengelernt in der Masse seiner Erscheinungen. Und diese Masse unseres Volkes ist gesund, sie ist kerngesund. Glauben Sie mir, wenn ich im Jahr 1918 Mitglied der Demokratischen Partei gewesen wäre, hätte ich auch an Deutschland verzweifelt. So war ich Mitglied der deutschen Wehrmacht, war damals Musketier unter Millionen anderen. Und das hat meinen Glauben mir gegeben. Und mein ganzer Kampf in der Bewegung um die Seele des deutschen Volkes, um die Seele der breiten Masse, der Millionen Arbeiter und Bauern, dieser Kampf hat mich erst recht stark gemacht, denn er ließ mich das Kostbarste kennenlernen, das es gibt. Die unverdorbene Kraft der breiten Masse, der Millionen Volksgenossen. Aus dem ist ja endlich auch der nationalsozialistische Staatsgedanke entstanden. Aus dem entstand unsere Volksgemeinschaft. Daher mag sich jeder dieser ausländischen Staatsmänner von einem Gedanken wirklich freimachen, nämlich den Gedanken, dass die deutsche Führung jemals den Nerven verlieren wird oder dass sie vielleicht jemals schwach wird. Alles ist denkbar, aber nur das nicht. Ich glaube, dass Gott demjenigen hilft, der sich selbst hilft, das heißt, der sich in keiner Not und in keiner Gefahr verloren gibt. Aber vor allem, meine Volksgenossen, was würde das für eine schamlose Undankbarkeit der Vorsehung gegenüber sein, wenn unser einer jemals wirklich die Nerven verlieren wollte? Was haben wir von dieser Vorsehung nicht an Segen empfangen? Was hat uns diese Vorsehung nicht an Erfolgen gegeben? Was hat sie uns nicht an großartigen Siegen erringen lassen? Wie haben wir nicht in wenigen Jahren eine fast verzweifelte Lage unseres Landes und unseres Reiches völlig geändert? Wie hat diese Vorsehung nicht unsere Armeen weit über die Reichsgrenze hinausgeführt? Wie hat diese Vorsehung nicht fast aussichtslose Situationen wie der italienische Zusammenbruch, wie hat sie das nicht uns meistern lassen? Und dann wollten wir so erbärmlich sein und an dieser Vorsehung verzagen oder verzweifeln? Ich beuge mich in Dankbarkeit vor dem Allmächtigen, dass er uns so gesegnet hat und dass er uns nicht schwere Prüfungen geschickt hat. Denn es hätte genauso geschehen können, dass dieser Kampf sich gleich auf deutsches Gebiet gewälzt hätte. Und wir hätten dann in Deutschland kämpfen müssen. Aber ich hätte auch da gekämpft, an jedem Platz, an jeder Stelle, und ich hätte nie kapituliert. So haben wir, dank dieser gnädigen Hilfe des Allmächtigen, es fertigbringen können gegen eine Welt der Übermacht, diesen Kampf erfolgreich weit über die Grenzen des Reiches hinauszutragen. Und da sollte dann einer so schamlos sein und verzweifeln oder gar an der Gnade der Vorsehung irre werden. Er würde nichts anderes verdienen, als dass ihn dann wirklich Gott fallen lässt. Weil ich an diesen gerechten Gott glaube, kann ich nichts anderes als die Fahne hochhalten, gerade dann, wenn es stürmt und wenn es wettert. Und ich bin stolz darauf, der Führer dieser Nation zu sein, nicht den glücklichen Tagen, sondern besonders in schweren. Und ich bin glücklich, dass ich in solchen Tagen dann der Nation von mir aus wieder Kraft und Vertrauen geben kann, dass ich das ganze deutsche Volk aufrichten darf und aufrichten kann, dass ich ihm sagen kann, deutsches Volk sei völlig beruhigt, was auch sein mag, das werden wir alles meistern. Am Ende steht der Sieg. Als der Weltkrieg zu Ende gegangen war und ich die ersten Male öffentlich sprach, da habe ich ungefähr Folgendes ausgeführt. Wir dürfen gar nicht mit dem Schicksal hadern. Wir sind 4 Jahre lang von einem Glück begleitet gewesen, das Gott nur einem Erwählten geben kann. Was haben wir für Siegerungen im Westen, im Osten, im Süden, überall in Europa? Und dann ist unser Volk undankbar geworden. Trotz diesen Siegen hat es dann plötzlich seine Haltung verloren, hat seinen Glauben verloren und ist schwach geworden und hat damit die Gnade des Herrn selbst nicht mehr verdient. Und ich habe so oft, Sie werden sich dessen erinnern, gesagt, dass die Vorsehung uns dann geschlagen hat und mit Recht geschlagen hat. Sie hat uns das zugefügt, was wir verdient hatten. Heute kann es unser Gelöbnis sein, dass sich das niemals mehr wiederholt. Dass wir nicht überheblich werden in den Tagen des größten Glücks und dass wir niemals verzagen, dann, wenn die Vorsehung uns einmal Prüfungen schickt. Denn was sind das anderes als Prüfungen, wenn wir irgendwo einmal ein paar Kilometer aufgeben müssen oder selbst ein paar hundert Kilometer aufgeben müssen? Auch oft unter Kriegsnotwendigkeiten gezwungen sind, wenn wir doch so weit von der Heimat entfernt, sie zu verteidigen, in der Lage sind. Wir würden gerade das tun, was wir im Weltkrieg als das Schlimmste ansahen, was geschehen konnte. Das wird sich ein zweites Mal nicht mehr wiederholen. Und hier steht die nationalsozialistische Führung und die Partei vor allem als der erste Glaubensträger. Das ist die Aufgabe aller meiner Anhänger, die Aufgabe aller meiner Parteigenossen, meiner Parteigenossinnen, vor allem, dass sie die Träger dieses Glaubens sind. Ich bin ja so stolz, wenn eine amerikanische Zeitung schreibt, das Schlimmste der Nationalsozialismus sind zum Beispiel die Frauen. Sie schreibt, der Nationalsozialismus hat ohne Zweifel für die deutsche Frau sehr viel getan. Er hat sie sozial gehoben, er ist dazu übergegangen, sie in gewaltigen Organisationen zusammenzufassen. Er schickt Frauen der gebildeten Stände in die Fabriken hinein, um Arbeiterinnen in den Urlaub geben zu können und so weiter und so weiter. Und er schreibt ganz ruhig, das könnten wir in der Demokratie nicht machen. Weil wir das nicht machen können, müssten wir daher in der Zukunft die nationalsozialistischen Frauen ausrotten. Denn sie sind fanatisch und sie sind unbelehrbar. Das ist richtig. Ich weiß, dass ich in den ganzen Jahren gerade in den Frauen, überhaupt im Volk, meine fanatischesten Anhänger besitze. Es muss in der Zukunft erst recht so sein. Das breite Volk muss wie ein Mann in der Bewegung stehen. Die Frauen müssen in der Bewegung aufgehen und sie beide zusammen, Männer und Frauen, müssen dem Volk gegenüber den Halt, besonders in schlimmen Zeiten geben. Und es ist schon jetzt so. Wenn irgendwo Bombenangriffe kommen, ist das in erster Linie die Partei, die hier wieder dafür sorgt, dass die Ordnung aufrechterhalten bleibt und dass getan wird, was überhaupt Menschen tun können. Können Sie sich überhaupt vorstellen, nun meine Parteigenossen und Parteigenossinnen, dass wir im Weltkrieg auch nur einen Monat lang das hätten erdulden und ausstehen können, was wir jetzt seit Jahren ertragen? Könnten Sie sich das vorstellen? Das ist das Verdienst unserer Bewegung, das ist das Verdienst der männlichen Erziehung unseres Volkes, das ist das Verdienst des nationalsozialistischen Glaubens. Solange uns aber diese Kraft bleibt, brauchen wir nicht nur nicht zu verzweifeln, sondern können wir im Gegenteil mit stolzer Zuversicht in die Zukunft blicken. Ich bin nur auf wenige Stunden hierher gekommen, um zu euch, meine alten Anhänger, zu sprechen. Und ich gehe so morgen wieder zurück. Ich gehe von euch mit einer schönen Erinnerung an meine alten Kampfgefährten, an eine große Zeit der Vergangenheit. Ihr sollt aber von hier hinausgehen mit der fanatischen Zuversicht und mit dem fanatischen Glauben, dass es gar nichts anderes geben kann als unseren Sieg. Dafür kämpfen wir, dafür sind sehr viele gefallen, dafür werden auch andere das gleiche Opfer bringen, dafür leben Generationen, nicht nur jetzt, sondern in der Zukunft. Das, was wir heute hier am Blut vergießen, wird unserem Volk reichlich vergolten werden. Es wird in neuen Heimstätten Millionen Menschen wieder das Dasein bieten können. Wir erinnern uns daher jetzt noch einmal unserer Kameraden, die als nationalsozialistische Kämpfer einen Weg vorangegangen sind, der gar kein anderer Weg sein kann, als der in die Größe unseres Vaterlandes, in die Größe unseres deutschen Volkes. unsere nationalsozialistische Partei, unser deutsches Reich, sie kein... Der Großdeutsche Rundfunk übertrug zum 8. November aus München eine Kundgebung des Traditionsgaus der NSDAP mit einer Rede des Führers. Wir wiederholen die Übertragung morgen am 9. November um 12.30 Uhr und 18 Uhr.